Barcelona Pandemie City. Kühl bis kalte Temperaturen an diesem Montagmittag im Zentrum der Stadt. Aber Sonnenschein wie fast jeden Tag. Ghost Town Atmosphäre in der Jaume Primer und der Calle Ferran. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber nein, ich lüge, an so etwas gewöhnt man sich nie. Barcelona, unsere geliebte Stadt, kommt mir manchmal vor wie eine Hure, der die Kunden ausgeblieben sind, weil es sich herumgesprochen hat, dass sie Syphilis und noch 5 weitere hochgefährliche Geschlechtskrankheiten hat. Jetzt brauchen wir eine Art Wiedereingliederungsmaßnahme für diese kranke Stadt, für diese kranke Hure, damit sie sich endlich einer anständigen und nützlichen Arbeit widmen kann. Aber Barcelona hängt noch an ihrem alten Leben. Und auch die Zuhälter warten noch auf bessere Zeiten, stehen an den Straßenecken mit ihren Totschlägern und Pistolen in den Taschen. Das Leben eines Easy Riders war allzu bequem, um es so einfach aufzugeben. Syphilis hin, Syphilis her. Pandemie hin, Pandemie her. Barcelona, Pandemie City. Auf der Plaza ist heute nicht der Schreier, wie ich erleichtert feststelle. Der Freak, der das Rathaus anschreit und Freiheit fordert für die inhaftierten Separatisten. Stattdessen steht da ein Mann mit einem Schild. Auf Englisch, da steht I want to work. I am Catalan. Der Mann ist so knapp über 50. Ich zücke mein Aufnahmegerät und bitte ihn um ein Spontaninterview. Er spricht übrigens 5 Sprachen. Barcelona Pandemie City. Ein einfacher Mann steht auf der Plaza. Er spricht 5 Sprachen. Er kann sogar Deutsch. Aber jetzt habe er keine Arbeit. Schicksalsschläge. In einer Welt, in der Geisteskranke ständig Massenhysterien provozieren, leben die geistig Gesunden gefährlich, weil sie als Außenseiter gebrandmarkt werden. Die junge Fußballerin etwa, die sich geweigert hatte, bei der Schweigeminute ihrer Frauenmannschaft zu Ehren des Todes Maradonas mitzumachen. Sie bekommt Todesdrohungen. Ja. Da wird ein drogenabhängiger kleiner Macho-Stier, zu dessen Heldentaten es zählt, ein illegales Handtor geschossen zu haben, als Gott verehrt. Was für eine schräge Welt. Angefüllt mit Kranken. Durchgeknallten Freaks, die allen anderen Leuten gerne ihre tolldreisten Ideen aufdrängen wollen. Notfalls müssen da Todesdrohungen nachhelfen. Die Zeitung kaufe ich mir wie immer montags bei dem Kiosk an der Via Laietana, Ecke Carders. Ja, es laufe wieder ganz gut, sagt der Kioskero, ein Typ so weit über 50 mit illusionslosem Blick. Ich trinke den Kaffee diesmal in einer Kneipe, die Haiti heißt. Der Besitzer ist von hier, hat während der Pandemie immer irgendwie ein bisschen aufgehabt, die Theke zumindest. Dann lese ich die letzten Nachrichten über die Hassmilitärs, Angehörige der spanischen Streitkräfte im Ruhestand, die davon fantasieren, wie viele Millionen Männer und Frauen in diesem Land sie gerne exekutieren würden, abknallen. Wahnsinnige Hassprediger in Uniform, die wir mit unseren Steuern auch noch ernähren. Der alte faschistische Mob der Es lebe der Tod-Fraktion. Barcelona, Pandemie City Blues. Das Leben fließt ruhig dahin. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist die Woche vom Montag, dem 30. November, bis Montag, dem 7. Dezember. Mein Name ist Detlef Jeskatz und es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Bienvenidos, bienvenidas, willkommen. Thank you. Unsere heutige Sendung möchte ich mit einem Geburtstagsgruß beginnen. Der geht an Ruben Kistler in Queckenberg. Lieber Ruben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday und Feliz Cumpleaños. 10 Jahre alt bist du heute geworden, Ruben. 10 ist eigentlich das allerschönste Alter im Leben eines Menschen und im Leben eines Kindes. Genieße es. Wir wünschen dir von hier aus Barcelona, viel Glück, Geschenke, Gesundheit und viele Freunde. Nicht leicht im Umgang, sitzt traurig im Egoland. Du warst meines Herzens König und ich hab mich abgewandt. Wenn der Fluss aus Eis weht, glitt ich jetzt davon. Fluss jetzt zugefroren wär, trüg mich im Flug weg von hier. Wenn der Fluss aus Eis wär, glitt ich jetzt davon. Du bist zurecht gegangen. Man wartet aufs Christkind, schlägt Tannenarmee. Lässt Friede, Freude, Lieder durch die Weihnachtsdeko wehen. Ja. Es ist Montag, der 30. November 2020. Es ist kurz vor 12:30. Wir befinden uns hier an der Plaza Sant Jaume im Zentrum von Barcelona. Und ich sehe hier einen Mann, der steht neben dem Rathaus und hat ein Schild in der Hand. Darauf steht, I am Catalan, I want to work. Dann sieht man die Independentista-Flagge in einem runden Kreis. Die katalanische Flagge, I'm Catalan, Native Level. English Teacher, German Teacher, French Teacher, High Level. Computer Technician, 20 Years, gut. Also er ist Fachmann in vielen, vielen Dingen. Und ich frage ihn jetzt, wie kommt es, dass so eine hochbegabte und gebildete Person hier vor dem Rathaus steht und sozusagen um Arbeit bettelt? Das ist einfach unglaublich. Ich muss sagen, was. Ich brauche nur ein paar, vielleicht ein paar Tage, ein paar Stunden, ich weiß nicht. Ja. Aber ich bin mir sicher, kurze Zeit, dann ist wichtig für mich, zwischen deutschen Leuten holen. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Wo haben Sie das gelernt? Alleine. Alleine? Sie haben selber Deutsch gelernt? Am Computer oder mit Kursen, mit Kassetten? Für Nachrichten, für meistens deutsche Welle. Aha. Ja, die haben sehr gute Lernprogramme und sehr gute Sprachkurse. Viele Jahre. ¿Y qué hace que un catalán está ahora aquí en el año 2020, fin de noviembre, con tanta cultura y tanta formación y pide trabajo? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Está explicado en esta página web en inglés. Ich frage ihn noch einmal, wie ein so hochgebildeter Mann in diese Lage geraten konnte. Antwort: Das habe ich alles auf einer Webseite erklärt, auf Englisch, auf Spanisch und auf Katalanisch. Da kann man alles nachlesen. Ich: Doch sag es bitte noch einmal hier mit deinen Worten. Er: Man kann es mit vier Worten erzählen. Krankheit, Gehirntumor, Rehabilitierung, dann nicht korrekt diagnostiziert über viele Jahre hinweg, vollkommen ungerechte Behandlung. Ich glaube, so etwas kann in Deutschland nicht passieren. Ich: Oh, man sollte da sehr vorsichtig sein. Viele Leute haben hier ein sehr positives Deutschlandbild. Auch da geschehen solche Dinge. Aber alles ist relativ. Ja, alles ist relativ. Ja, also, ich habe sehr viel aus alledem gelernt über soziale Beziehungen und also, das ist schon eine Schande. Und das nicht nur in meinem Fall. Ich protestiere deshalb. Aber es ist nicht nur Protest. Es ist auch eine Form der Arbeitssuche, beides zusammen. Ja, also bei den gegenwärtigen multiplen Krisen ist das ja auch alles nicht so einfach. Also, du sagst, du machst eine Art Homeworking. Ja, das wird alles hier auf meiner Webseite erklärt. Man bekommt aber nur Arbeiten als Schwarzarbeit angeboten, Schattenwirtschaft. Ist das hier possible? Ist das explicado? Schattenwirtschaft. Ich lobe jetzt ein bisschen seinen Wortschatz. Er spricht wirklich sehr gut. Wie heißt du? Sebastian. Gut, Sebastian. Wie wird das weitergehen? Welche Aussichten siehst du in naher und ferner Zukunft? Antwort: In Spanien hier sieht es sehr schlecht aus. Viele Väter mit Kindern, wie ich, sind einfach am Boden zerstört, psychologisch. Und das mit diesem Rathaus seit 15 Jahren. Dafür gibt es keine Worte, echt keine Worte. Ich spreche besser Spanisch, also ich bin eigentlich ein Faulenzer. Sagen wir, legal bin ich für Sie ein Faulenzer. Aber hier kamen einmal ein paar Deutsche vorbei, vor der Pandemie noch, aus Hamburg. Sie haben mir Arbeit angeboten, aber wegen der Familie und der postoperativen Behandlung, in der ich mich befinde, konnte ich das nicht wahrnehmen und dann kam das Virus. Also, da war die Gruppe der Deutschen mit dem Job. Deshalb sage ich, in Deutschland würde das nicht passieren. Ja, und dann eben dieser Virus, plötzlich. Und ich blicke da wirklich nicht mehr ganz durch. In meinem Fall ist es gar nicht mehr eine Frage des Geldverdienens, es ist eine Frage der Anständigkeit. Und dann dieses politische Ausgeschlossenwerden, das sind jetzt schon so viele Jahre hier, 15 Jahre, zweimal die Woche. Und dann kamen Journalisten, die wollten das veröffentlichen und man hat sie nicht gelassen. Was bitte meinst du damit genau? Naja. Das alles hier. Ich habe es auf Spanisch und auf Katalanisch. Sí, sí, con el virus todo ha ido a peor. Comunicarlo y explicarlo, pero ya no es solamente por cuestión de ganar dinero ni nada de esto, es cuestión de decencia, de esta exclusión política aquí tantos años, que son muchos años aquí. Son 15 años casi, dos veces a la semana, porque vivo a 70 kilómetros de aquí, la provincia. Y son muchos años y estás influyendo una... Han venido chicos periodistas, journalistas. Han venido aquí a intentar publicarlo y tal, y no han dejado. No han dejado. Ni hablado. ¿Publicar qué? ¿A qué esto, te refieres? Lo que yo digo en español o en catalán, o más o menos, he intentado publicarlo en medios. Pues, Sebastián, viel Glück, viel Erfolg, und es geht weiter, es muss weitergehen, ne? Optimismus. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke sehr. Die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, und wir lassen keinen allein. Wir nehmen sie auf in unserem Haus und sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich und wir teilen gemeinsam die Not. Und den Wein und das Wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist fern. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns doch viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr, und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, wir rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen und das Herz ist uns nicht mehr schwer. Wir haben es doch immer geahnt und wir wollten es nur nicht wissen. Was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns doch viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr, und es macht uns unendlich Mut. die Mörderbanden aller Armeen, Gottgesandt oder Nationalisten, erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und letztlich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, dann wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen. Dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Weltbild neu genesen. Ja, ich habe einen Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 186. Sowjetische Waffen für den Abwehrkampf der Republik. Zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Oktober 1936. Beginnen möchte ich das heutige Kapitel von Es lebe der Tod mit dem Porträt eines der wichtigsten Protagonisten dieses Konflikts und eines der Verantwortlichen für die Zusammenarbeit mit den Kommunisten, Juan Negrín. Juan Negrín wurde 1892 in Las Palmas de Gran Canaria geboren. Er stammte aus gut situierten bürgerlichen Verhältnissen und studierte in Leipzig Medizin und Chemie. Auf Betreiben des international renommierten Arztes Santiago Ramón y Cajal übernahm er eine Forschungseinrichtung in Madrid und 1922 einen Lehrstuhl an der Madrider Universität. Einer seiner Schüler war der spätere Nobelpreisträger Severo Ochoa. 1929 trat er der sozialistischen Partei PSOE bei. Mit der Errichtung der Zweiten Republik gab der weltgewandte und international anerkannte Wissenschaftler seine berufliche Laufbahn auf und widmete sich fortan der Politik. Ab 1931 war er Parlamentsabgeordneter und trat vor allem durch eine pragmatische Haltung hervor. Er gehörte ab September 1936 als Finanzminister der Regierung unter Largo Caballero an und war maßgeblich für die Auslagerung der spanischen Goldreserven nach Moskau verantwortlich. Nach dem Sturz von Largo Caballero übernahm er im Mai 1937 überraschenderweise das Amt des Ministerpräsidenten und im April 1938 auch noch das Verteidigungsressort. Er trat für einen engen Schulterschluss mit den Kommunisten zur Rettung der republikanischen Ordnung ein. Nach seiner Flucht nach Paris im Jahr 1939 erhielt er nach der deutschen Besetzung Frankreichs Zuflucht in London. Im August 1945 trat er vor dem republikanischen Exilparlament in Mexiko vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Juan Negrín starb 1956 in Paris. Große Mengen sowjetischen Kriegsmaterials wie Panzer, Flugzeuge, Artillerie, Munition waren inzwischen, bezahlt mit den Goldreserven der Republik, in Spanien eingetroffen. Zeitgleich mit den ersten sowjetischen Waffen trafen Mitte Oktober 1936 die ersten Verbände der internationalen Brigaden im Hafen von Alicante ein. Eine weitere Gruppe hatte den Weg über die katalanische Grenze genommen. Die Freiwilligen strömten in Scharen, spontan und mit Begeisterung aus Europa und Amerika zusammen, um der Republik im Kampf gegen den Faschismus zu Hilfe zu eilen. Obwohl die Anwerbung insbesondere durch die kommunistischen Parteien der verschiedenen Länder erfolgte, die Komintern von Paris aus den Transport der Freiwilligen nach Spanien organisierte und vor Ort die Kontrolle der Brigaden ausübte, waren nicht alle Interbrigadisten auch Mitglieder der kommunistischen Partei. Nach Angaben von Patrick von Zumühlen in seinem Buch Hoffnung stellten die Franzosen mit etwa 10.000 Kämpfern die größte Gruppe der schätzungsweise insgesamt 59.000 Interbrigadisten. Dahinter rangierten Deutsche, Italiener, Polen, Belgier und Österreicher. Bei vielen Kämpfern handelte es sich um Exilierte, die aus ihren diktatorisch regierten Heimatländern geflohen waren. Eine Besonderheit dieser kämpfenden Einheit war zudem der hohe Anteil an Intellektuellen und Schriftstellern, die in zahllosen Zeugnissen dem Kampf der Interbrigaden ein literarisches Denkmal gesetzt haben. Der damit einhergehende niedrige Professionalisierungsgrad dieser Einheiten sollte allerdings bei allem Idealismus der Freiwilligen zu militärischen Problemen und hohen Verlusten führen. Durch den Einsatz der internationalen Brigaden verfestigte sich auch der Eindruck, dass in Spanien ein Krieg zwischen Faschismus und Antifaschismus ausgetragen wurde. Für die Freiwilligen, gerade im Fall der Deutschen und Italiener, stand fest, dass der Feind nicht nur Franco, sondern auch Hitler und Mussolini hieß. Nach der Zusammenstellung und Ausbildung der ersten Einheiten im zentralspanischen Albacete unter der Anleitung des französischen kommunistischen Abgeordneten und Mitglied des Exekutivkomitees der Komintern André Marti trafen in der zweiten Novemberwoche 1936 die ersten Verbände in Madrid ein, gerade noch rechtzeitig, um sich dem Ansturm der Truppen Francos auf die Hauptstadt entgegenzustellen. Der militärische Wert dieser ersten Einheiten im Kampf um Madrid ist wohl durch die republikanische Propaganda überhöht worden. Dennoch, die psychologische Wirkung des Eintreffens der internationalen Brigaden in Madrid auf die Kampfmoral der Verteidiger war nach dem fluchtartigen Verlassen der Hauptstadt durch die Regierung gewaltig. Hinter dem heroisch idealisierenden Bild der internationalen Brigaden stand aber, wie etwa Ernest Hemingway in seinem Roman »Wem die Stunde schlägt« eindringlich beschreibt, ein politisch-ideologisches Kontroll- und Überwachungssystem unter André Marti, das immer wieder als Terrorregime bezeichnet worden ist. Wenngleich viele der Repressionsmaßnahmen innerhalb der Brigaden auf Marti als Schlächter von Albacete projiziert gewesen und ihr Ausmaß wohl übertrieben sein mögen, fielen der Verfolgung als faschistische Provokateure und Saboteure viele Interbrigadisten zum Opfer. Unter ihnen befand sich der als Emilio Kleber berühmt gewordene, sagenumwobene Führer der Verteidiger Madrids. Nach einem Führungsstreit innerhalb der internationalen Brigaden wurde Kleber im Herbst 1937 nach Moskau zurückbeordert. Im Jahr darauf musste er nach Anschuldigungen, ein deutscher Agent und Trotzkist zu sein, eine langjährige Haftstrafe antreten und starb 1954 in einem sibirischen Lager. Viele der Kämpfer hatten ein romantisches Bild von einem Revolutionskrieg und von der Freiwilligkeit ihres Einsatzes, das nicht so recht zu der Realität der mit eiserner Disziplin und ideologischer Starre geführten Brigaden Martis passen wollte. Als Folge der Desillusionierung und auch der gesetzlichen Bestimmungen in Paris, die die Ausreise von Freiwilligen nach Spanien unterbinden sollten, nahm die Zahl der ausländischen Kämpfer innerhalb der Einheiten stetig ab und die Desertionsrate war hoch. In der Folge mussten die Reihen dann vor allem mit spanischen Soldaten gefüllt werden. Die internationalen Brigaden bildeten den größten und bekanntesten Teil der internationalen Freiwilligen im Kampf gegen die Truppen Francos. Vor allem in den ersten Monaten des Krieges waren aber viele Freiwillige auch unorganisiert nach Spanien gekommen, um sich revolutionären Milizen anzuschließen. Mit Hilfe der internationalen Brigaden und der sowjetischen Waffen gelang es jedenfalls, den Vormarsch der Nationalisten auf Madrid aufzuhalten, was unmittelbar zu einer Steigerung des Ansehens der kommunistischen Partei führte. Der Präsident der Verteidigungsjunta, General Miaja, wurde zum Volkshelden in Madrid, was allerdings vor allem auf eine entsprechende propagandistische Inszenierung durch die kommunistische Partei zurückgeführt wird, die auf die psychologische Wirkung von Führerfiguren setzte. Hiermit zeigte sich aber auch bereits, dass die sowjetische Hilfe einen wachsenden Einfluss der Kommunisten mit sich brachte. Der Höhepunkt des Einsatzes der internationalen Brigaden lag in den ersten Monaten des Jahres 1937, als schätzungsweise 25.000 Mann in 5 Brigaden zusammengefasst waren. Ihre Aktionen gelten als entscheidend für den Ausgang der Schlachten am Fluss Jarama und bei Guadalajara, als die Nationalisten die Hauptstadt wiederholt einzukesseln versuchten. Abgesehen von einem kommunistischen Regiment in Madrid und den Einheiten der internationalen Brigaden, setzten sich in dieser frühen Phase des Krieges die militärischen Einheiten jedoch im Wesentlichen aus Milizen zusammen, die ihre Aufgabe vor allem in der Verteidigung kleinerer Räume unter ihrer Kontrolle erblickten. Dieser Umstand sollte sich im Krieg gegen die Armeen Francos als außerordentlich problematisch erweisen. Den Milizionären war nämlich in der Regel eine mangelnde Kriegs- und Waffenerfahrung gemeinsam. Hinzu kamen Probleme, die aus der Verschiedenartigkeit der Einheiten vor allem in Hinblick auf Bewaffnung und Führung herrührten. Die Milizen verstanden sich darüber hinaus keineswegs nur als kämpfende Einheiten. Sie fühlten sich zugleich verantwortlich für den wirtschaftlichen, sozialen und politisch-administrativen Neuaufbau in den von ihnen kontrollierten Gebieten. Damit waren sie auch örtlich gebunden. Außerdem waren sie basisdemokratisch organisiert, da die Offiziere in der Regel durch die Mannschaften gewählt wurden. Erfahrenen Berufsoffizieren kam indes oft nur eine Aufgabe als technische Berater zu. Dieser unprofessionelle und dezentrale Aufbau der Verteidigung sollte sich als gravierender Nachteil in einem klassischen, auf Räume hin ausgerichteten Krieg auswirken. Zudem wuchs das Rebellenheer unaufhaltsam. Mitte August 1936 soll es Schätzungen Molas zufolge bereits aus 160.000 Soldaten bestanden haben. Ende 1937 belief sich die Stärke der Nationalisten auf nahezu 600.000 Mann. Diesem rapide wachsenden und vor allem straff organisierten Heer musste die Republik zwangsläufig eine schlagkräftige Streitmacht entgegenzusetzen versuchen. Bereits im Oktober 1936 hatte die republikanische Regierung damit begonnen, die unstrukturierten Milizeinheiten in einer militärischen Organisation zusammenzufassen. Hierzu wurde auch ein Kriegskommissariat geschaffen, das für die Gewährleistung der politischen Verlässlichkeit der militärischen Führung und die Truppenausbildung zuständig war. Im Rahmen dieser ersten Maßnahmen wurde das kommunistische 5. Regiment aufgelöst und auf die verschiedenen neuen Einheiten aufgeteilt. Dies bedeutete allerdings gleichzeitig auch den Anfang der kommunistischen Kontrolle über das gesamte Volksheer. Die Reformen blieben jedoch Stückwerk und spätestens mit dem schnellen Fall von Malaga im Februar 1937 war schließlich unweigerlich deutlich geworden, dass das Milizmodell in keinem Fall geeignet war, um den Kampf gegen die regulären Armeen Francos bestehen zu können. Unter Federführung des Sozialisten Juan Negrín wurde nun eine grundlegende Umstrukturierung der Streitkräfte zu einer professionellen und straff geführten Armee angegangen. Im Herbst 1937 verfügte das Volksheer über etwa 500.000 Mann und war damit zahlenmäßig in etwa so stark wie die frankistischen Einheiten. Die qualitativen Unterschiede waren aber nach wie vor vorhanden. Insbesondere die Probleme, die aus unzureichender Bewaffnung und mangelhafter Ausrüstung resultierten, kamen jetzt zum Tragen. Die Republikaner litten unter einem nahezu permanenten Materialmangel. Gerade die Abhängigkeit der Republik von den sowjetischen Waffen ermöglichte dem Kreml und in seinem Gefolge der Kommunistischen Partei Spaniens, ihren Einfluss nicht nur militärisch, sondern auch politisch zu vergrößern. Die bis Kriegsbeginn weitgehend unbedeutende Kommunistische Partei PCE sollte dank der Militärhilfe zur Schaltstelle innerhalb des republikanischen Lagers avancieren. Bis 1937 wuchs die Partei auf etwa 250.000 Mitglieder an und wurde damit auch zur zentralen politischen Kraft im republikanischen Lager, nachdem der PSOE durch die innere Spaltung in einen reformorientierten und einen sozialrevolutionären Flügel chronisch geschwächt war. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 186, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist erschienen im Verlag CH Beck OHG München im Jahr 2006. No pasarán. Pasaremos. Mensch ein Mensch ist. Drum braucht er was zu fressen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links wo drei und links wo drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, wenn du auch ein Arbeiter bist. Ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zu drei und links zu drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, wenn du auch ein Arbeiter bist. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum kann er sich nur selbst befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiter sein. Drum. Niemandsland, en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.niemandsland.contrabanda.org. Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen. Welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten und im Norden. Es sind überall dieselben, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem Kampf. Heißt die Parole von unserem Kampf. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, andere Menschen zu regieren. Im Osten, im Süden, im Norden und im Westen. Es sind überall dieselben, die uns erpressen. In jeder Stadt und in jedem Land schreibt die Parole auf jede Wand. Schreibt die Parole auf jede Wand. Keine Macht, hey, für niemand. Schwester, du bist nicht allein. Komm rüber, Mutter, wir sind auf deiner Seite. Komm rüber, Alter, wir wollen das Gleiche. In Frankfurt, in Nürnberg, in Augsburg, Saarbrücken sind überall dieselben, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Keine Macht, hey, für und keine Macht, hey, für niemand. Sí, no? Notícies de Barcelona, Annie Mansland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Woche vom 30. November bis zum 7. Dezember 2020. Pandemie City. Alles wieder offen, aber mit Auflagen und Vorbehalten. Die Straßen der Stadt füllten sich vom vergangenen Montag ab wieder mit Massen an Menschen. Jedermann stürzte sich praktisch auf die Straßenterrassen. Man konnte sogar an manchen Stellen Schlangen sehen, um einen freien Tisch zu ergattern. Zumindest, wenn er in der Sonne stand. Die Geschäftswelt startete schon vor Tagen eine noch nie dagewesene Kampagne für den Black Friday. Jeder auch noch so kleine Laden hatte irgendeine Form gefunden, um am Black Friday-Rummel und dem positiven Konsumeffekt teilzunehmen. Black Books, Black Incas, Black Pollo, also Hühnchen, schwarzes Hühnchen, alles war tagelang Black. Und es gab 20%, 30%, ja, bis zu 50% oder sogar 60% Rabatt auf alles Mögliche. Und nun kommt die gute Nachricht für Niemandsland-Freunde. Die neue Bruce Springsteen-CD Letter to You bekam man für 9 statt 18,90 Euro. Das hatte sich zumindest gelohnt. Ich werde sie in einer der nächsten Sendungen natürlich noch vorstellen. Für alle Fans vom Boss wird das hoffentlich eine tolle Sache. Thema Umfragen. El Periódico de Catalunya hatte am Dienstag, dem 24.11., Leserinnen und Lesern dieser Zeitung eine Frage gestellt. Haben Sie Vertrauen in die Impfstoffe gegen Corona? Interessant. 68,6% sagten ja, sie, wir haben Vertrauen in die Impfstoffe. 31,4% sagten nein, no. Prozess gegen die Terroristen vom August 2017. Die Mossos-Polizisten, die vor 3,5 Jahren in Cambrils gegen die Dschihad-Killer im Einsatz waren und 5 von ihnen töteten, als diese mit Sprengstoffgürtel-Attrappen auf sie zurasten. Attrappen wusste man später, die Polizisten dachten natürlich, die Sprengstoffgürtel wären echt, sagten vergangenen Montag aus. Die Killer hatten zuvor wahllos Passanten mit dem Auto überfahren und mit Messern auf Vorbeikommende eingestochen. Es gab insgesamt 11 Opfer der Messerstecher. Hinzu kamen eine Tote durch Überfahren. Eine Polizistin erzählte vor Gericht, dass sie am Boden lag, nachdem sie das Magazin ihrer Pistole schon leer geschossen hatte. Ein Sprengstoffgürtelkiller kam auf sie zugerast, doch sie hielt die leere Waffe auf ihn gerichtet. Er habe dann gegrinst, Allah Akbar geschrien und sei dann aber weggelaufen. Das habe ihr Leben gerettet. Trauriger neuer Rekord bei Covid-Toten. Ein neuer trauriger Rekord an Covid-Toten brachte die vergangene Woche mit 537 Toten an nur einem Tag in Spanien. Inzwischen sind fast 40.000 Menschen an der Pandemie hier in Spanien allein gestorben. 14.000 davon in Katalonien. Öffentlicher Nahverkehr in Barcelona und sexuelle Belästigungen. 21,6% aller Frauen, die die öffentlichen Verkehrsmittel in Barcelona benutzen, geben an, schon einmal sexuell belästigt worden zu sein, während sie Bus oder U-Bahn benutzten. Nun hat die TMEB, die Verkehrsgesellschaft von Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, beschlossen, das Problem zu bekämpfen, damit Frauen sich auf möglichst sichere Weise in den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen können. Dies erklärte Frau Rosa Alarcón, die ist Präsidentin von TMEB. Ein Sofortprogramm gegen sexuelle Belästigungen in Bussen und U-Bahnen wird aktiviert. Hierbei werden Rathaus, Frauenorganisationen und natürlich die Verkehrsgesellschaft zusammenarbeiten. Maßnahmen sind sowohl mehr Sicherheitspersonal als auch Mossos Polizei an U-Bahnhöfen, in U-Bahnen und in den Eingangshallen und Gängen. Dann hat man sich überlegt, wieder Musikbeschallung zu aktivieren, um aggressive Stimmungen abzubauen. Es soll mehr Überwachungskameras geben, unter anderem auch zur Abschreckung natürlich potenzieller Täter. Die Busse sollen auch an Stellen halten, die keine offiziellen Haltestellen sind, doch für aussteigende Frauen eine größere Sicherheit darstellen. Daneben werden neue Apps für Hilferufe und Benachrichtigungen installiert und zum Schluss ist eine Informationskampagne geplant. Auch dreckige sexistische Kommentare und obszöne Gesten sollen in Zukunft als Straftatbestände klassifiziert und geahndet werden. Sprachenstreit in Barcelona. Die Polemik brach aus, als Bürgermeisterin Ada Colau auf Instagram erklärte, dass sie Spanisch spreche, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Sofort wurde ihr vorgeworfen, sie würde die katalanische Sprache ausgrenzen und beitragen, damit diese zum Sterben verurteilt sei. Colau antwortete, diese Sprachkontrolle sei erstickend. Der Kanal Instagram sei zudem ein privater Kanal, wo jeder so spricht, wie er will. Nein, sie sei die Bürgermeisterin, sie dürfe nicht so sprechen, wie sie wolle, sie müsse die Katalanen ansprechen und katalanisch sprechen und so weiter. Ein endloser Hickhack, ein endloses Hin und Her. Zweite Umfrage, El Periódico, am 26.11. Heißen Sie die Einschränkungen der Weihnachtsbesuche wegen der Pandemie gut? Ja, Sie sagen 73,3%, große Zustimmung, Nein, No, 26,7%. Polizeigewalt in Barcelona. Nach dem Zwischenfall am Samstag vor vergangener Woche, als ein Mossopolizist von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht hatte, nämlich als ein Messermann auf ihn zugelaufen kam, wird nun die alte Idee der Elektroschockpistolen, der sogenannten Taser, wieder hervorgeholt. Der für Sicherheit verantwortliche Stadtrat Teniente de Alcalde de Seguridad, Albert Patier, erklärte, man müsse jetzt nüchtern und sachlich über den Einsatz von Taserpistolen sprechen. Verschiedene Polizeigewerkschaften und die Stadtratgruppe der PP zeigten sich einverstanden damit, die Polizei mit den umstrittenen Taserpistolen auszustatten. Einige Zeugen gaben übrigens inzwischen an, sie hätten kein Messer in der Hand des angeblichen Messerstechers eines Obdachlosen gesehen. Der Schütze nun wiederum ist zwar nicht vom Dienst suspendiert, jedoch zum Innendienst abberufen worden. Der Verletzte befindet sich noch im Krankenhaus. Fußballlegende Maradonas Tod hat auch in Barcelona unter den Fans große Bestürzung ausgelöst. Dabei sind die Erinnerungen an Maradonas Zeit, El Pelusa beim FC Barcelona 1982 bis 83, sehr gemischt. Als Maradona nach Barcelona kam, hatte er zuerst einen deutschen Trainer, Herrn Udo Lattek, danach einen argentinischen, Luis César Menotti. Obwohl die besten Fußballer damals im besten Club mit dem besten Stadion und den treuesten Fans zusammentrafen, gab es während der Maradona-Zeit für den FC Barcelona nur zwei minderrangige Trophäen, die erobert wurden, den Ligapokal und den Supercopa-Pokal. Das klingt nach wenig, wenn man bedenkt, dass Leute wie Bernd Schuster, Migueli, Julio Alberto, Victor oder Carrasco mit ihm auf dem Platz liefen. Die bösen Erinnerungen sind Drogen, Diskothekenschlägereien, die schwere Verletzung durch Goikoetxea, Hepatitis, Drogenkonsum. Streng abgeschottet in seinem Luxusanwesen in Pedralbes lebte El Pelusa Maradona in der Stadt, ohne diese Stadt jemals betreten zu haben. Nie überschritt er die Diagonalen nach unten. In allen Kommentaren in den spanischen Tageszeitungen ist man sich allerdings einig, Maradona hatte sich nie richtig wohlgefühlt in Barcelona. Nie hat er eine Führungsrolle in der Mannschaft übernommen, weder unter Lattek noch unter Menotti. Schöne Spielszenen gab es, ja. Magische Momente auf dem Platz, ja, genug. Aber sonst nichts. Stattdessen, wie gesagt, böse Erinnerungen an Mafia-Kontakte und Kokain. PAM. Das Rathaus präsentierte am Donnerstag seinen Plan zur municipalen Aktion. Plan de Acción Municipal, PAM, PAM. Das heißt, die Gesamtheit aller Investitionen und großen politischen Initiativen, die in dieser Legislaturperiode noch ausgeführt werden sollen. Der Plan kommt mit leichter Verspätung. Angesichts der neuen Corona-Situation ist das allerdings verständlich. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben sind absolut vom durch die Pandemie beherrschten Ausnahmezustand beeinflusst. Priorität haben bei den Ausgaben des Rathauses jetzt einerseits die Corona-Hilfen, um das harte Durchschlagen der Wirtschaftskrise abzufedern. Darüber hinaus müssen Wege gefunden werden, so heißt es offiziell, um die sozialen Folgen bzw. den Notstand zu beheben und die Tourismusindustrie wieder in Schwung zu bringen. Ja, heute haben wir viele Umfragen im Niemandsland. Umfrage Nummer 3, wieder von El Periodico. Die haben so eine kleine schöne Rubrik und da bekommt man doch immer etwas mit von den Stimmungen hier in Katalonien bzw. auch hier in der Stadt. Die Frage lautete also, halten Sie die Reaktionen auf Maradonas Tod für übertrieben? Sie ja, meinten 80,5%. No, nein, 19,5%. Notícies de Barcelona, a Niemandsland. Wahlen in Katalonien. Die für den 14. Februar angesetzten Regionalwahlen in Katalonien zum Parlament könnten auf 2 Tage verteilt werden, so Frau Meritxell Budó, die Sprecherin der katalanischen Landesregierung. Auch eine Ausdehnung der Zeitspannen zum Wählen schließe man nicht aus, also die Lokale länger abends offen zu lassen. Man werde alles tun, um die Wahlen sicher und hygienisch zu machen und mit den Covid-Maßnahmen vereinbar, damit die Bürgerinnen und Bürger ihr Grundrecht auf Wählen unter Garantie auf gesundheitliche Unversehrtheit ausüben können. 32 Millionen wird es kosten, die Wahlen unter Corona-Bedingungen abzuhalten. 15 Millionen wird es mehr kosten oder würde es mehr kosten, wenn die Wahlen auf 2 Tage verteilt würden. Einzelhandelsmisere. Eine Anzahl von Einzelhandelsgeschäften in strategischen Kaufzonen der Stadt haben nun Plattformen im Internet gegründet, um den Onlinehandel ihrer Produkte zu ermöglichen und den Kunden eine Alternative zu den Branchenkillern wie Amazon zu bieten. Marketplaces heißt die Bestellplattform. Auch das Rathaus fördert alternative lokale Online-Plattformen wie Barcelona Oberta und die Fundación Barceló Comerç zur Bildung eines sogenannten Marketplaces. Auch private Initiativen wie Manzaning, die seit 4 Jahren schon existiert, bietet den Kunden frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse im Onlinehandel. Doch die Kapazitäten dieser Lieferplattformen sind leider beschränkt. Mit Amazons Lieferpreisen mitzuhalten ist so gut wie unmöglich und sie dürften es schwer haben, im Weihnachtsgeschäft ihr Geschäftsvolumen auszudehnen. Barcelona Crime City. Wer nun gedacht hatte, dass mit den spektakulären Polizeirazzien vom Sommer die Plage der Narcopisos in der Stadt eingedämmt worden sei, das heißt die Wohnungen, die von Drogendealerbanden besetzt werden, der hat sich schwer getäuscht. Aufgrund der vielen leerstehenden Ladenlokale und Wohnungen, die meisten im Besitz von Banken und Investmentsfonds, haben sich Drogendealerbanden erneut in Vierteln wie dem Raval breit gemacht und sich wieder zum Albtraum der Mieter und Familien in den Wohnhäusern entwickelt. Nachbarschaftsinitiativen wie Red Vecinal de Raval, Acció Raval oder Guerilla Raval protestierten am Samstag auf der Plaza Sant Jaume gegen die Bandenherrschaft in ihren Wohnhäusern und Kiezen. Schluss mit der Narkospekulation, hieß es auf den Protestplakaten und Bancos Narcos estamos hartos. Banken, Drogendealer, wir haben es satt. Oder wir haben die Nase voll. Für einen Raval frei von Drogen und Spekulation heißt die Aktion. Die Bürgerinitiativen verlangen einen runden Tisch mit Vertretern aus Rathaus und Generalitat, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem aber fordert man einen Fiscal de Barrio, das heißt einen Staatsanwalt für den Stadtbezirk, also eine juristische Figur, um die Spirale aus Drogen, Gewalt und Verslammung des Viertels auch von juristischer Seite aus anzugreifen. Auch fordert man, die leerstehenden Wohnungen schnell einem sozialen Zweck zuzuführen, um den Banden das Besetzen und Fußfassen in den einzelnen Kiezen und Häusern zu erschweren. Atención. Habla Contrabanda FM. Una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Barcelona Weihnachtsstadt, la ciutat de Nadal. Unter diesem Motto hat das Rathaus von Barcelona eine Art Festplan entworfen, der 2 Ziele verfolgt: die Laune der Bürgerinnen und Bürger in Zeiten der Pandemie zu heben und den Einzelhandel, das heißt die Kauflust der Kunden, zu fördern. Die Plaza de Catalunya mit ihrem Festival de Nadal wird einer der Hauptanlaufpunkte sein, wo Veranstaltungen und Weihnachtsaktivitäten für Kinder und Eltern stattfinden, wie Konzerte, Lichtinstallationen, sportliche Betätigungen soll es geben, Spiele und so weiter. Auch haben die Verantwortlichen zum Jahresende ein Feuerwerk vorgesehen. Jedoch wird alles, was Massenaufmärsche und Versammlungen hervorrufen würde, abgesagt. Natürlich, wie wir auch in der letzten Sendung gesagt hatten, die Cabalgata de Reyes. Den großen Drei-Könige-Umzug. Eine Meldung von der Separatismusfront. Die Abgeordnete Laura Borràs wird bei den nächsten Wahlen zum katalanischen Regionalparlament die Kandidatin der Partei Junts per Cat sein. Sie wird die Präsidentiable sein, vorgesehen für den Posten der Präsidentin zur Generalitat. Junts per Cat ist eine von Carles Puigdemont betriebene Abspaltung im rechten Independentista-Lager der Partei PDeCAT. Auf dem Parteitag der Junts per Cat setzte Laura Borràs sich mit 75,5% der Stimmen gegen ihren Widersacher Damià Calvet durch. 3000 Stimmen bekam sie. All dies, nachdem Puigdemont, der in Waterloo als Justizflüchtling lebt, seine Kandidatur zurückgezogen hatte, denn es bestand für ihn das große Risiko, die Wahl zu verlieren und damit in der Versenkung zu verschwinden. Borràs ist gleichzeitig eine treue Anhängerin des harten Puigdemont, Torra-Kerns, der früheren CiU, späteren PDeCAT-Partei. Eine Partei, die als einzigen Punkt ihrer Politik die Abspaltung von Spanien anstrebt. Zumindest als einzigen Punkt, über den sie ständig redet und für den sie ständig Propaganda macht. Übrigens schwebt über Laura Borràs noch ein Gerichtsverfahren wegen Unterschlagung und Vorteilsnahme im Amt. Noch ein Corona-Front-Stadtbericht. Barcelona weist seit ein paar Tagen relativ verbesserte Pandemiezahlen auf als andere autonome Regionen des Landes bzw. des Staatsgebietes. So starben in Katalonien in den letzten 14 Tagen 1.229 Menschen an Covid. In Madrid waren es mehr als doppelt so viele, 2.706. In der Stadt Madrid liegt die Covid-Infektionskurve deutlich höher als in Barcelona. Doch hier besteht die Möglichkeit, dass es aufgrund höherer Testaktivität in Madrid im gleichen Zeitraum zu Verzerrungen im Vergleich mit Barcelona gekommen sein kann. Als Menschenansammlungsformel, wenn ich das mal so formulieren darf, für das kommende Weihnachtsfest bringt die Generalitat mittlerweile für Katalonien die Formel 10 plus Kinder ins Spiel. Das heißt, 10 Erwachsene plus Kinder dürfen sich legal zum Feiern zusammenfinden. Und die letzte Nachricht in unserem Barcelona-Nachrichtenblock betrifft die Strände. Sand weg, Strand weg. Jahr für Jahr holt sich das Meer 40.000 Kubikmeter Sand aus den Stadtstränden Barcelonas. Jedes Jahr lässt das Rathaus zwischen 6.000 und 8.000 Kubikmeter Ablagerungen aus Sand aus dem Port Olympic zu anderen Stränden transportieren. Das Ersetzen des Sandverlustes ist demnach unzureichend. Es gibt einen Mindestsandstreifenabstand zwischen Wasser und Festland bzw. urbaner Zone, der 25 Meter betragen muss. Liegt dieser darunter, dann funktioniert das Ökosystem nicht mehr und Alarm ist angesagt. Die Kameras des Statistischen Amtes, des Statistischen Bundesamtes oder Landesamtes befinden sich auf dem Torre Mapfre. Das ist einer der riesigen Zwillingstürme in der Via Olympica. Die dienen der ständigen Überwachung und Analyse des Strandzustandes an der gesamten Küstenlinie Barcelonas am Litoral. Sobald 25 Meter an einer Stelle unterschritten werden, herrscht Strandzonenalarm. An einigen Stellen jedoch, das ist traurig, wie am Marbella-Strand, ist der Alarmzustand Dauerzustand. Aufgrund der letzten Unwetter von Mitte November kommt jetzt außerdem noch hinzu, dass die große Düne bei Marbella betroffen ist. Auch haben die hohen Wellen der letzten Stürme derart viel Sand weggerissen, dass die Infrastruktur an vielen Stellen bloß liegt. Man sieht Zementblöcke von den Duschinstallationen und offene Wasser- und auch Stromleitungen.

und er leitete mich dorthin, wo Eichhörnchen durch Moos und Morast schnellten und alles ringsum sein leises, intimes Freuen und Regen hatte. Ich stand wie betend in dieser geweihten Einsamkeit, die tief, tief hinter Stämmen begann und fühlte, es sind 100 Mauern zwischen mir und allem Lauten. Nur deine Seele war bei mir in dieser leisen Stunde. Denn ihr danke ich, dass ich an alledem so tiefe Freude haben kann. Und durch ihre Gnade bin ich ja so reich, durch ihre Liebe so froh. Ich empfand, es ist ein schöner Abschied und grüßte alles nochmal. Es war festlich und in 1000 Farben. Und wie ich heimwärts ging durch diese Pracht, muss ich selbst wie in Sonntagskleidern gewesen sein. Und die letzte Sonne lag wie Geschmeide auf meinen Schultern. Hier ist Niemandsland 91.4 FM. Wir senden heute eine kleine Reportage aus Lappland. Unsere Hunde sind sehr nervös. Die Katastrophen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 30. November bis zum 7. Dezember 2020. Beginnen wir mit einer Meldung von der Corona-Front. Es geht um das leidige Thema der Schutzmasken. Wir alle müssen sie jetzt tragen. Wir sind dazu verdammt und wir müssen auch eine Menge Geld dafür ausgeben. Fast ein halbes Jahr nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss kann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU noch kaum konkrete Maßnahmen zum Aufbau eines langfristigen Vorrats an Schutzausrüstung vorweisen. Überlegungen zur Art und Umfang des zukünftig zu bevorratenden Materials dauern an. Die Kosten für Betrieb oder Beschaffung sind derzeit noch offen, heißt es in der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Auch eine Entscheidung über mögliche Standorte für Lagerstätten sei noch nicht getroffen. Sicher ist man sich jedoch, zunächst vor allem partikelfiltrierende Gesichtshalbmasken bevorraten zu wollen. Am 3. Juni hatte die Bundesregierung beschlossen, eine nationale Reserve Gesundheitsschutz aufzubauen. Sie soll die zeitgerechte Verfügbarkeit von Schutzausrüstung und Sanitätsmaterial für das Gesundheitssystem sicherstellen. Erste Ausrüstung hat das Ministerium im Oktober ausgeliefert. Ab 2022 soll der Bedarf vor allem aus heimischer Produktion gedeckt werden. FDP-Gesundheitspolitiker Wieland Schinnenburg fordert Spahn auf, sich zeitnah zu der schlechten Projektumsetzung zu erklären und dem Bundestag schnellstmöglich ein Konzept vorzulegen. Bleiben wir beim leidigen Thema Corona. Es geht um die Impfungen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, KVSH, rechnet damit, dass sich 25% der Heimbewohner in Deutschland nicht gegen Corona impfen lassen werden. Wir wissen, dass es ältere Menschen gibt, die eine Impfung ablehnen, sagt KVSH-Chefin Monika Schlifke. Das sei in einer freiheitlichen Gesellschaft auch in Ordnung. Entscheidend für eine angstfreie Heim- und Krankenhausbetreuung ist nach ihrer Ansicht vor allem eine hohe Impfquote beim medizinischen Personal. Hier erwarte man nur 5% Verweigerer, so Schlifke. In Schleswig-Holstein sollen diese beiden Gruppen zuerst geimpft werden, was nach Schätzung der KVSH bis Anfang März dauern wird. Bis Mitte Dezember sollen zahlreiche Impfzentren entstehen. In Kürze soll der erste Impfstoff verfügbar sein. Laut Schlifke werde eine Impfung frühestens ab dem Alter von 16 Jahren möglich sein, womöglich erst ab 18. Da keiner der Corona-Impfstoffe an Kindern getestet worden sei, dürfe es nicht an sie verabreicht werden. Das Foto der Woche ist ein großes, schönes, auf alt getrimmtes Restaurant und alle Tische sind besetzt, aber mit Pandabären. Es handelt sich um eine Protestaktion, die sehr witzig aussieht, wo eigentlich Gäste speisen und sich unterhalten sollten, besetzen Kuscheltier-Pandas die Plätze. Pandamie nennt der Betreiber eines Restaurants in Frankfurt am Main seine Protestaktion. Mit ihr will er auf die Folgen der Corona-Maßnahmen für die Gastronomie hinweisen. Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern wird es noch dauern, bis wieder Gäste in dem Lokal bewirtet werden können. Bis mindestens 20. Dezember bleiben der Einigung zufolge Restaurants und Kneipen geschlossen. Thema Libyen-Konflikt. Vor dem Eklat um eine Inspektion des türkischen Frachters Roselina A. durch die Bundeswehr lagen konkretere Hinweise auf illegalen Waffenschmuggel vor als bisher bekannt. So hatten Militäranalysten der EU-Mission Irini, die Waffenlieferungen über das Mittelmeer nach Libyen verhindern soll, auf Satellitenaufnahmen eines früheren Hafenaufenthalts des Schiffes im libyschen Misurata erkannt, dass damals gepanzerte Militärfahrzeuge ausgeladen worden waren. Beim jüngsten Hafenaufenthalt der Roselina A. im türkischen Hafen Ambarli im November entdeckte man auf Überwachungsbildern, dass erneut verdächtige Ware an Bord gebracht worden war. Die Besatzung der Bundeswehrfregatte Hamburg hatte die Roselina A. am vergangenen Sonntag gut 200 Kilometer nördlich von Benghazi im Mittelmeer gestoppt und der Türkei eine Inspektion der Ladung angekündigt. Die Untersuchung musste jedoch abgebrochen werden, da Ankara diplomatischen Protest einlegte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Soldaten erst wenige der rund 150 Frachtcontainer an Bord kontrolliert. Das türkische Außenministerium bezeichnete den Einsatz als rechtswidrig und warf der Bundeswehr vor, die Soldaten hätten Gewalt gegen die zivile Mannschaft angewendet. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einer Belästigung. EU-Diplomaten werten die schroffen Reaktionen als Indiz dafür, dass der Verdacht über die illegale Ladung zutreffend war. Die Roselina A. war allein dieses Jahr mindestens 8-mal von der Türkei nach Libyen aufgebrochen. Außer Misurata lief sie auch Chums und die Hauptstadt Tripolis an. Thema Rechtsterrorismus in Deutschland. Ein Polizeimitarbeiter, der als Unterstützer der mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle Gruppe S angeklagt ist, war auch in einem Verband ehemaliger SS-Angehöriger aktiv. Das ergaben Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Demnach war der 51-jährige Thorsten W. seit 2006 Mitglied des Freundeskreises der Truppenkameradschaft der 3. SS-Panzerdivision Totenkopf. In der Vereinigung wollte W. demnach das Andenken der Soldaten in Ehre halten. Die Division war ein berüchtigter Truppenverband im Zweiten Weltkrieg und wird mit mehreren Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. Im Internet postete Thorsten W., der bis zu seiner Verhaftung im Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Hamm arbeitete, zudem Fotos, die ihn im Wehrmachtslook zeigen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei ihm unter anderem 2 Ausgaben von Hitlers Mein Kampf, ein Dekohakenkreuz aus Bügelperlen sowie rund 170 Gramm Marihuana sichergestellt. Anfang November wurde W. von der Bundesanwaltschaft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Die Gruppe S. soll Anschläge auf Moscheen und Politiker geplant haben. W.s Verteidiger wollte sich nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten äußern. Bleiben wir beim Thema Corona-Front. Gesundheit. Im Frühjahr stiegen Kranken- und Altenpfleger zu Helden der Corona-Krise auf. Sowohl in Deutschland als auch hier in Spanien. Es wurde ihnen viel versprochen, aber wenig gehalten. Nun ist der Personalnotstand in vielen Kliniken und Heimen in Deutschland größer als je zuvor. Wie konnte es dazu kommen, fragt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche in einem längeren Artikel, aus dem ich jetzt ein paar Stellen zitieren werde. Dass trotz großer politischer Versprechen wenig geschieht, gehört seit Jahrzehnten zur traurigen Routine in der Pflegebranche. Die Corona-Krise hatte das Zeug, das zu ändern. Fernsehbilder verzweifelter Schwestern auf den Intensivstationen gaben dem Notstand ein Gesicht. Auch in Seniorenheimen wurden die Pflegekräfte zu Alltagshelden der Krise. Gesundheitsminister Jens Spahn überbot sich in Versprechungen. Der Pflegebonus sollte der Wertschätzung endlich auch Geld folgen lassen. Die Politik, so schien es, hatte verstanden. Tatsächlich hat selten eine Bundesregierung zuvor so viele Gesetze verabschiedet, um den Notstand zu beheben. Erst am vorvergangenen Freitag bauten sich drei Kabinettsmitglieder vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz auf, um zu bilanzieren, was die Große Koalition in Sachen Pflege auf den Weg gebracht hat. Gesundheitsminister Spahn von der CDU erklärte, er sorge für mehr Stellen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD versprach höhere Löhne. Familienministerin Franziska Giffey, ebenfalls Sozialdemokratin, setzte auf eine neue Ausbildung. Doch die Realität sieht erstmal anders aus. Die zweite Welle der Pandemie trifft auf erschöpfte Pfleger, die am Rande ihrer Kräfte sind. Für ihren Job zahlen sie einen hohen Preis. Fast 10% aller bis September positiv auf SARS-CoV-2 getesteten arbeiten in Krankenhäusern, Seniorenstiften, Praxen oder Gemeinschaftsunterkünften. Nach einer Studie der Universität Bremen ist das Risiko, sich zu infizieren, bei Altenpflegern in Heimen 6-mal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Experten wie der Hamburger Gesundheitsökonom Jonas Schreyöck warnen deshalb vor gefährlichen Engpässen. In der zweiten Welle wird es nicht um das Beatmungsgerät neben dem Bett gehen. Es wird um das Personal gehen, sagt er. Die Personaldecke ist dünn. Wenn sich dann noch Intensivpflegekräfte infizieren, kann es sehr schwierig werden. Je mehr Kollegen in Quarantäne müssen oder ausfallen, weil sie ausgebrannt sind, desto mehr Überstunden müssen die Übriggebliebenen machen. Es ist ein Teufelskreis. Seit Jahren klagen die Mitarbeiter über Tage, die kein Ende nehmen, und über das Gefühl, nie zu wissen, ob man nach der Frühschicht auch im Spätdienst einspringen muss. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Tote und Verletzte bei Vorfall in Trier. In der Innenstadt wurden zahlreiche Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 2 Menschen getötet. Der 51-jährige Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg wurde festgenommen. Hinweise auf das Motiv gibt es bisher nicht. Auch BioNTech und Pfizer beantragen Corona-Impfstoffzulassung in der EU. Die zuständige Behörde EMA stellte eine Entscheidung noch in diesem Monat in Aussicht. Sollte diese positiv ausfallen, könnten die ersten Menschen nach Angaben der Bundesregierung bereits im Januar geimpft werden. Zuvor hatte auch der US-Pharmakonzern Moderna seinen Antrag eingereicht. Verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. In den meisten Bundesländern sind von heute an private Treffen von nur noch maximal 5 Personen aus 2 Haushalten erlaubt. Auch die Kundenzahl in großen Geschäften wird stärker begrenzt. Über die Weihnachtsfeiertage sollen die Regeln gelockert werden. Trotz verschärfter Corona-Regeln Zahl der Arbeitslosen im November zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2.699.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 61.000 weniger als im Oktober, aber 519.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,9%. Zukünftige Ausrichtung der NATO. Die Außenminister der Mitgliedsländer beraten heute per Videokonferenz darüber, wie die Arbeit des Militärbündnisses politisch gestärkt werden kann. Ein Expertengremium hat dazu Vorschläge vorgelegt. Auch die Zukunft der Afghanistan-Mission soll Thema sein. Das Wetter, morgen oftmals bedeckt durch Hochnebel, dazu meistens trocken. Hier und da etwas Niesel oder ein paar Flocken. In den östlichen Landesteilen häufiger Sonne. -3 bis +6 Grad. Das war die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen 1. Dezember 2020. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Der Online-Spitzelkönig Amazon überwacht Arbeiter mit spezieller Software. Der Landesdatenschutzbeauftragte Niedersachsens greift ein. Die Gewerkschaft Verdi warnt vor demokratiefreier Konzernzone. Das Business läuft bestens für den Krisengewinnler Amazon. Sand ins Getriebe des Online-Giganten, in der es Streuen seit mehreren Tagen Beschäftigte. Die streiken hierzulande in mehreren Versandzentren, kämpfen um einen Tarifvertrag, drücken die Profitrate, minimal zumindest. Neben renitenten Arbeitern und Arbeiterinnen bedrängen nun auch Datenschützer den Konzern. Mit gutem Grund. Amazon wird bereits seit Jahren für den Einsatz von Überwachungstechnologie in seinen Warenumschlagpunkten kritisiert. Nach Berichten von Tagesschau.de vom Dienstag schlägt die niedersächsische Landesbeauftragte für Datenschutz Barbara Thiel Alarm. Der Vorwurf, mit einer speziellen Software kann die Arbeitsleistung der Beschäftigten offenbar ohne Unterlass kontrolliert werden. Zuerst berichtete das ARD-Magazin Panorama im Oktober darüber. Konkret sieht das so aus. Ein Amazon-Mitarbeiter scannt eine Ware, die er einlagert, heraussucht und versandfertig macht. Hierbei geht es vor allem um eins: Tempo. Dieser Scan-Vorgang wird minutiös auf die Sekunde erfasst und dem Vorarbeiter angezeigt. Lässt bei einem unter Dauerstress stehenden Beschäftigten die Kondition, sprich Arbeitsleistung, nach, registriert der Vorarbeiter dies sofort auf seinem Display und schreitet gegebenenfalls ein. Ein Amazon-Mitarbeiter aus Leipzig, der anonym bleiben will, bestätigte am Dienstag gegenüber Junge Welt, Zitat: Die betriebsinterne Überwachung soll uns disziplinieren, ganz klar. Würden bestimmte von der Geschäftsführung festgelegte Effizienzkriterien von einzelnen Beschäftigten nicht erfüllt, suchten Manager, die ständig in den Hallengängen auf- und ablaufen, rasch das Gespräch mit ihnen. Alle sollen sich beobachtet fühlen, so der Logistikarbeiter. Die Landesdatenschutzbeauftragte Thiel bestätigte laut tagesschau.de gegenüber Panorama, man habe dem Amazon-Standort im niedersächsischen Winsen untersagt, ununterbrochen jeweils aktuelle und minutengenaue Quantitäts- und Qualitätsleistungsdaten ihrer Beschäftigten zu erheben und diese zu nutzen. Amazon wirkt gelassen. In dem uns vorliegenden Bescheid hält die Behörde fest, dass wir nicht daran gehindert sind, die bestehenden Softwaresysteme weiter zu nutzen, teilte ein Konzernsprecher auf Junge Welt Nachfrage am Dienstag mit. Offene Fragen zur Datenerhebung würden nun gerichtlich geklärt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Amazon das berüchtigte US-Sicherheitsdienstunternehmen Pinkerton engagiert, um Umweltschützer und Gewerkschafter zu observieren. Niklas Hoves, Geschäftsführer von Ethicon, Stiftung Ethik und Ökonomie, sagte am Dienstag gegenüber der Jungen Welt, das Geschäftsmodell von Jeff Bezos basiert nicht nur auf Ausbeutung der Beschäftigten, sondern gleichermaßen auf hemmungsloser Spitzelei. Nicht nur deshalb erhielt der Amazon-Boss jüngst den Stiftungspreis Dead Planet Award, einen Negativpreis für hervorragende Dienste um den Ruin von Umwelt und Arbeitswelt. Auch die Gewerkschaft Verdi schaltet sich ein. Orhan Akman, bei der Gewerkschaft zuständig für den Einzel- und Versandhandel, erklärt am Dienstag im Junge Weltgespräch, Zitat: Amazon agiert wie ein kontrollgetriebener Überwachungsstaat. Der Konzern dürfe nicht zu einer demokratiefreien Zone werden, in der Manager gegenüber den Beschäftigten schalten und walten können, wie sie wollen. Deshalb müssten die Datenschutzbehörden in allen Ländern und im Bund gegen den Dauerspitzel aktiv werden. Das Ziel: Amazon das Handwerk legen. Thema Rentenpolitik in Deutschland. Berlin. Der Bundesfachausschuss Soziale Sicherung und Arbeitswelt der CDU hat sich auf Eckpunkte zur Rentenpolitik geeinigt. Demnach soll das einheitliche Renteneintrittsalter abgeschafft und ein Kapitalfonds in der gesetzlichen Rente aufgebaut werden, wie die CDU am Dienstag in Berlin mitteilte. Ziel sei eine Regelung für einen individuellen Übergang statt eines fixen gesetzlichen Renteneintrittsalters für alle. Erreicht werden soll das durch ein Stufenmodell mit stärkeren Anreizen für längeres Arbeiten. Für Geringverdiener soll eine betriebliche bzw. private Altersvorsorge ab der nächsten Wahlperiode zur Pflicht werden. Die gesetzliche Rentenversicherung soll langfristig in ein Mischsystem aus Umlage und Kapitalanlage umgebaut werden. Der Staat soll statt der Riester-Rente mittelfristig ein Vorsorgeprodukt anbieten, das auf Aktienanlagen basiert. Es soll auch Produkte ohne garantierte Leistung geben können, weil dort die Renditechancen höher sind. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, Sprecher für den Bereich Zukunft der Arbeit, sprach von einem Stück Ludwig Erhard in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Ausschuss soll vor dem Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr das Profil der Partei schärfen. An der Schlussdiskussion des Rentenpapiers waren zuletzt 51 Politiker beteiligt. Thema Verfolgung. München. Die bisher in Bayern gängige strafrechtliche Verfolgung von Menschen, die öffentlich Symbole der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ zeigen, hat ein Ende. Das Bayerische Oberste Landesgericht wies am Dienstag die Revision der Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch von Kemal G. aus München zurück. Er war wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz angeklagt worden, weil er bei einer Demonstration gegen den türkischen Angriff auf Afrin eine Fahne der Frauenverteidigungseinheiten YPJ getragen hatte. Laut einem Bericht der kurdischen Nachrichtenagentur ANF bewertete das Gericht die YPJ als eigenständige Organisation und nicht, wie die Staatsanwaltschaft, als Unterorganisation der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK. Thema Menschenrechtsverletzungen. Wernberg, Köblitz. Schleuser haben in der Oberpfalz 56 Migranten bei Schneefall und Kälte an einer Autobahn ausgesetzt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, seien die aus Syrien, Somalia und Palästina stammenden Geflüchteten, unter ihnen 6 Kinder im Alter zwischen 2 und 14 Jahren, in der Nacht vermutlich an einem Pendlerparkplatz nahe Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwarnsdorf zwischen Nürnberg und der Grenze zu Tschechien von einem Lastwagen abgesetzt worden. Ein Mann habe über den Notruf die Polizei informiert. Die Gruppe hätte mehrere Stunden auf Weitertransporteure warten müssen. Und natürlich eine Top-Meldung von heute. Eine chinesische Raumsonde landet auf dem Mond. Peking, Beijing. Eine chinesische Sonde zum Sammeln von Gesteinsproben ist einem Medienbericht zufolge auf dem Mond gelandet. Ja. Der Landungsapparat des nach der chinesischen Mondgöttin Chang'e 5 benannten Raumschiffs setzte am Dienstag erfolgreich auf der Oberfläche auf, wie Chinas Staatssender CCTV unter Berufung auf eine Quelle in der Weltraumbehörde berichtete. Ziel der chinesischen Mission ist es, weltweit erstmals nach 44 Jahren wieder Gesteinsproben zur Erde zurückzubringen. Unweit des Monts Rümker, das ist ein auf dem Mond gelegener Vulkanberg, der nach einem deutschen Forscher benannt ist, ist nun die chinesische Mondsonde Chang'e 5 gelandet, wie Chinas Staatssender CCTV meldete. Das Besondere an der Mission, der Forschungsroboter, soll im Boden nach Mondgestein bohren und das Material bereits in wenigen Tagen wieder zur Erde zurückbringen. Es wäre das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, dass Forscher neue Proben von unserem Nachbarn im All bekommen und ein weiterer Schritt in Chinas ambitioniertem Mondprogramm, das bereits mit einer Landung auf der erdabgewandten Mondseite und 2 Roboterautos für Schlagzeilen gesorgt hat. Sollte die aktuelle Mission erfolgreich verlaufen, wäre China das dritte Land nach den USA und der Sowjetunion, dem eine Rückführung von Mondproben zur Erde gelingt. Die Amerikaner brachten mit ihren Apollo-Astronauten insgesamt 382 Kilogramm Mondgestein von 6 verschiedenen Landestellen zurück. An den Proben wird bis heute geforscht. Nur ein Teil von ihnen wurde bisher überhaupt geöffnet. 3 Luna-Robotersonden der Sowjets sammelten weitere 326 Gramm ein. Außerdem stehen der Forschung rund 190 Kilogramm Meteoritenmaterial zur Verfügung, das bei Einschlägen auf dem Mond zur Erde geschleudert wurde. Die Chinesen wollen nun rund 2 Kilogramm Mondmaterial einsammeln. Dabei soll es sich zum einen um Staub und Geröll von der Oberfläche handeln, zum anderen um mindestens einen Gesteinskern, den man mit einem Wolfram-Karbid-Bohrkopf aus bis zu 2 Metern Tiefe holen soll. The Chang'e 3 mission is the key phase of China's. Wer mich die Frau sein lässt, die ich bin, wer mich verstehen will, der gibt sich hin, der nimmt mein Wesen und mir wünsche in dieser Welt einen zu finden, der mich verehrt, der mich bezaubert und sich verzehrt nach einer Frau, die mit ihm davon schrieb. Wir sind hier live, hier dabei, jetzt abends am Borne, fast gegenüber von der Station de Francia. Bammel hier, unser Kinoexperte. Vielleicht ein Gruß an die Hörer, Bammel. Ja, viele Grüße an alle Hörer von Radio Niemandsland, direkt hier aus dem Born. Bald gibt's was. Wir machen was über Vampire. Die Barcelona ist im Vampirfieber. Halten Sie sich fest. Beliebtes Genre im Kino. Gut, bis später. Tschüss. Tschüss. Ich bin doch nicht hier, um Sie zu amüsieren. Wenn Sie sich amüsiert fühlen, dann habe ich etwas falsch gemacht. Tut mir leid. Fühlen Sie sich amüsiert? Ja, dann gehen Sie jetzt. Gehen Sie schnell. Hinaus an die Luft. Atmen Sie ein paar Mal tief und beruhigen Sie sich. Dringend. Wenn Sie jetzt nicht gehen, wo Sie doch aber amüsiert sind, dann rechne ich nicht mehr mit Ihnen. Verstandesmäßig, so rein verstandesmäßig. Ihre Sprache wird sich überschlagen. Sie werden schmunzeln, dann lachen. So kenne ich es, das Amüsiertsein. Und es wird Sie umbringen. Sie und irgendwann mich. Denn an einem der nächsten Tage werden Sie von mir erwarten, Sie beständig und immer wieder aufs Neue zu amüsieren. Und natürlich werde ich scheitern. Denn niemand kann einen anderen in so einem gründlichen Umfang amüsieren. Nie wird es gelingen. Die grobe Folge dieser Erkenntnis, Sie werden sich von mir abwenden. Und diese Bewegung, die wird mein Herz brechen. Darum bitte, seien Sie nicht amüsiert. Vom Amüsiertsein kommt nichts Gutes. Es bringt mich um. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heißer Fleck. Als der Regen kam, lang ersehnt, heißer Fleck, da erblühten die Bäume, da erwachten die Träume, da kamst du. Ich war allein im fremden Land, die Sonne hat die Erde verbrannt, überall nur Leid und Einsamkeit. Und du, ja du, so weit, doch eines Tags von Süden her, da zogen Wolken über das Meer, und als endlich dann der Regen rann, fing auch für mich das Liebe an. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heißer Fleck. Als der Regen kam, weit und breit, wundersam, Kino im heutigen Niemandsland. Der Film, den ich heute vorstellen möchte, ist ein wirklich großartiger Film. Er heißt Werk ohne Autor. Er wird von der Wikipedia als deutscher Liebesfilm klassifiziert, aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Der Film geht viel, viel weiter und viel, viel tiefer. Ich würde sogar direkt zu Anfang sagen, es ist ein mehr als würdiger Versuch, die Grenzen der Kunst auszuloten in Zeiten der Diktaturen. Werk ohne Autor, also wie gesagt, ein deutscher Liebesfilm von Florian Henkel von Donnersmarck aus dem Jahr 2018. Thema ist das Leben eines Künstlers, angelehnt an die Biografie von Gerhard Richter. Die Hauptrollen spielen Tom Schilling, Sebastian Koch, großartig beide, Paula Beer, umwerfend, Saskia Rosenthal, Oliver Mazzucchi und Ina Weisse unter anderem. Die Weltpremiere fand im Rahmen des Wettbewerbs der 75. Internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. In den deutschen Kinos startete der Film am 3. Oktober 2018, also schon über 2 Jahre her. Er wurde als deutscher Beitrag für die Oscarverleihung 2019 eingereicht und schließlich von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in den Kategorien Bester fremdsprachiger Film und Beste Kamera nominiert. Ich sag's direkt, der Film hat Überlänge, 188 Minuten, das sind immerhin über 3 Stunden. Aber keine Angst, es lohnt sich. Es wird wirklich an keiner Stelle langweilig, im Gegenteil. Kurz ein paar Worte zur Handlung. Der 5-jährige Kurt Barnard besucht 1937 mit seiner exzentrischen, kunstsinnigen Tante Elisabeth die Wanderausstellung Entartete Kunst in Dresden. Bald darauf musste das Kind mit ansehen, wie eben diese Tante wegen vermeintlicher Schizophrenie in eine psychiatrische Anstalt zwangseingeliefert wird. Später wird sie dem Leiter der Dresdner Frauenklinik, SS-Obersturmbannführer Karl Seeband, vorgeführt. Nachdem sie ihn angefleht hat, auf die geplante Zwangssterilisierung zu verzichten und heftigen Widerstand auf dem Weg zum Operationssaal geleistet hat, ändert er sein Vorgehen und ordnet ihre Ermordung an. Während ihr Neffe aus der Ferne die Luftangriffe auf Dresden erlebt, wird die Tante in Pima Sonnenstein vergast. Zieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön. Tante Elisabeth, du blutest. Viel Scheiß erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen. Du erinnerst mich an jemanden. Würdest du mich gerne malen? Es ist viel zu leicht, dich zu leben. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer. Komm noch mal. Dieser Kurt gefällt mir nicht. Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Ehe, Leute. Nach dem Krieg wird Seeband vom NKWD verhaftet, im Speziallager inhaftiert und wegen seiner Rolle bei den Euthanasiemorden vom Lagerkommandanten Muravjov brutal verhört. Als bei der Frau des Lagerkommandanten Probleme bei einer Geburt auftreten, bietet Seeband trotz der harten Verhöre seinen Dienst als Geburtshelfer an. Und hier stoppe ich. Ich will ja nicht die Pointe, beziehungsweise ich will noch nichts verraten. Der Film ist spannend gemacht. Es ist nicht die Erbmasse, die ich unserem Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Die Leute wollen was Neues. Eine Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Mit 30 noch am Studieren, als Mozart 30 war, war tot. Kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst? Fast niemand mag ein Foto von sich. Aber jeder soll ein Gemälde mögen. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Kurt und Elle gehen von Berlin nach Düsseldorf, nachdem er erfahren hat, dass sich dort gerade eine ganz neue Kunstrichtung entwickelt. Obwohl er schon 30 Jahre alt ist, gibt er bei der Bewerbung als Alter 26 an und wird vom mysteriösen Professor Antonius van Werten, jeder weiß Bescheid, es handelt sich da um Joseph Beuys, an der Kunstakademie angenommen. Hier kommt er in Berührung mit der modernen Kunst der bundesdeutschen Nachkriegszeit, bei der die Malerei zwar weitgehend ausgedient hat, sonst aber alles möglich erscheint. Alles ist so ganz anders als das, was er in der DDR gelernt hat. Elle findet eine Anstellung als Näherin in einer Kleiderfabrik. Ein paar Worte zur Liebesgeschichte, die der Film darstellt. Kurt und Elle erobern und leben ihre Liebe entgegen allen Widerständen und allen Knüppeln, die ihnen in die Beine geworfen werden, und versuchen in Düsseldorf ein neues Leben anzufangen. Eine Kritik zu dem Film. Die Berliner Zeitung resümierte: ein gewagter, ein großer Wurf eines Gerhard Richters würdig. Dagegen kontrovers diskutiert wurde die Parallelmontage der Bilder fallender deutscher Soldaten, der Bombardierung Dresdens durch die Alliierten und der Ermordung von Kurt Barnards Tante in der Gaskammer. Wagt von Donnersmarck hier doch eine explizite Inszenierung wie zuvor kein anderer deutscher Film, so der Bayerische Rundfunk etwa. DDR-feindlich ist er allemal, das merkt man an vielen Stellen, aber er ist nicht primitiv und er ist nicht einseitig, er ist sogar sehr intelligent. Die Kritik an der Kunst in der DDR, dem sozialistischen Realismus, ist zwar einseitig, aber trotzdem sehr intelligent dargestellt. Ihr wird die absolute Freiheit des Künstlers im Westen entgegengehalten, die wiederum wird zum Teil sehr stark als Karikatur dargestellt, mit ihren zum Teil lächerlichen Auswüchsen an egozentrischen, ich-besessenen Formen von Kunst. Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck. Ein wirklich lohnenswerter, spannender Film. Ich empfehle ihn. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Kinoprogramm heute. Da ist nämlich unser Freund Bammel, der seit längerem nicht mehr hier war. Der hat heute den zweiten Teil der Niemandsland-Kinosparte übernommen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, ich grüße Sie. Ich bin mal wieder zu Gast hier in der Sendung Radio Niemandsland auf Kontrabanda FM unter der Federführung des technisch und kreativ hochbegabten Dedi Dedies. Danke Dedi, dass du mich mal wieder eingeladen hast. Und ich freue mich mal wieder zu Gast in dieser Sendung zu sein. Seit kurzem dürfen wir ja wieder rausgehen. Und ich und Dedi, wir haben uns neulich getroffen auf ein Bierchen. Und dabei kam uns die Idee, doch den Kinoteil am Ende der Sendung nochmal ein bisschen umzukrempeln und vielleicht hin und wieder in unregelmäßigen Abständen durch meine Gastbeiträge, sagen wir mal, ein bisschen aufzurüschen. Jo, Mammel, hast du gut ausgedrückt. Das machen wir gerne. Weiter. Ich habe einen Beitrag vorbereitet heute, der sehr direkt mit Kino was zu tun hat, aber keine direkte Empfehlung für einen expliziten Film ist, sondern eher für eine Veranstaltung, die ich hochinteressant finde, eine Ausstellung. Dazu komme ich gleich, aber erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung hier in diese Sendung an Dedi. Und wie gesagt, ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der eine oder andere, die eine oder andere kennen mich vielleicht noch. Dedi und Werner reden immer gerne von mir als Kinoexperten. Hat möglicherweise was damit zu tun, dass ich mein halbes Leben lang mich auch beruflich mit Film und dem Medium Kino vor allen Dingen beschäftigt habe. Und ein Leben ohne Kino ist für mich eigentlich nicht denkbar. Ja, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen regelmäßig oder unregelmäßig Beiträge hier für diese Sendung wieder machen. Meine Idee für die nächste Sendung ist übrigens eine Zusammenfassung für weihnachtliche Ausgehempfehlungen zu machen. Aber erstmal kommen wir zurück zum Beitrag von heute. Der eine oder andere, die eine oder andere wird sich erinnern. Ich bin großer Fan von Horror, Fantasy und Genre-Kino. Und als einer der ersten während des letzten zweiten Lockdown gab es eine Ausstellungseröffnung im Kaiser Forum zum Thema Vampire, Vampirismus, Vampire-Filme, Vampir-Kino, Vampire in Literatur, in Kunst, in der Politik, im Alltag. Das ist eine super tolle Ausstellung, super spannend. Die werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber was viele von euch jetzt nicht merken oder nicht wissen, ist, dass ich diesen Beitrag als Audiofile von zu Hause aus sende. Das heißt, ich bin im Homeoffice, so wie viele von uns im Moment. Und ja, ich wäre gerne ins Studio gegangen, aber im Moment ist der Publikumsverkehr im Kontrabanda FM-Sender und im Studio von Radio Niemandsland sehr eingeschränkt nur möglich, so wie eben alles nur eingeschränkt möglich ist. Und da ist es einfach so, dass ich das jetzt von zu Hause aus mache, was selbst für mich ein bisschen ungewohnt ist. Ich sitze auf meinem Balkon, schaue auf die Sagrada Familia, es ist ein sonniger Vormittag und ich bereite diesen Beitrag vor. So, jetzt komme ich zurück zu unserem Thema, aber um so ein bisschen genauer, expliziter diese Ausstellung zu beschreiben, die wirklich ganz faszinierend ist, muss ich mal kurz Luft holen und ich gebe mal das Mikro an Dedi zurück. Oder vielleicht machen wir ein bisschen kurzen Musikeinspieler. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Als vor 360 Millionen Jahren, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, der Quastenflosser das trübe Nass seiner frühzeitlichen Bracke verließ, hat er sich wahrscheinlich nicht viel dabei gedacht. Aber schon wenige Mutationen später wurde daraus der Mensch. So sind wir also bei der Theorie von Charles Darwin. Eine seiner Kernaussagen ist ja die, Affe und Mensch sind direkt miteinander verwandt. Das ist natürlich peinlich. Für den Affen. Aus dem Jahr 1932 von Eduard Künicke am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen. Gespannt. Nein, puncto Neugier sind wir alle verwandt. Kinder, das ist ein Land, Kinder, das ist ein Land. Innen liegt der Palmenhain und außenrum liegt der Strand. Jedes Tierchen hat dort sein Privatvisierchen, damit ihr es wisst, will ich euch sagen, wie es dort ist. Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen und schmeißen mit Bananen, wie es ihnen grad gefällt. Sie haben ungern mit uns etwas zu schaffen und halten uns für Affen aus einer anderen Welt. Sie halten uns für dumm und schlecht und ihre Wut auf uns ist echt. Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen und wer sie sieht, wird ahnen, der Darwin hatte recht. Sie halten uns für dumm und schlecht und ihre Wut auf uns ist echt. Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen und wer sie sieht, wir warnen, der Darwin hat gerecht. Ja, vielen Dank, Didi. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu der Ausstellung im Detail. Tatsächlich, es ist wahr, ich bin zu Hause und nebendran bellt der Hund meiner Nachbarin. Ja, also die Ausstellung Los Vampiros im Kaiser Forum. Hochinteressante Ausstellung meiner Meinung nach. La Evolución del Mito ist der Untertitel. Worum geht's? Die Cinémathèque Française hat diese Ausstellung zusammengestellt unter der Federführung des Präsidenten Costa Gavras. Dem einen oder anderen wird dieser Name ja vielleicht noch etwas sagen. Ich finde, die haben ganz tolle Arbeit geleistet. Also es gibt so eine Zusammenstellung von Kunst und Literatur zum Thema Vampire, viele tolle alte Filmplakate, Fotos. Das fängt an mit Originalexponaten aus dem allerersten Vampir-Klassiker von Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu. Es gibt tatsächlich Originalmaterial aus diesem Film zu sehen. Tolle Fotos, Aushangfotos aus den 20er Jahren. Und dann geht es natürlich auch um den Nosferatu-Film von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Die haben dann dort diese Originalmaske von Kinski. Ich weiß nicht, ihr werdet euch vielleicht erinnern, der hat dieses völlig unvergessliche, hässliche Fratze mit so Zähnen und so, das ist wirklich faszinierend und auch diese langen Fingernägel. Und das kann man eben dort in dieser Ausstellung sehen. Und man sieht eben auch, wie Werner Herzog mit Bruno Ganz und vielen anderen Leuten da bei den Dreharbeiten ist, in Foto ausgestellt. Das finde ich ganz, ganz toll. Es gibt jede Menge Filmplakate von Roman Polanski aus dem Original-Vampir-Film, von Andy Warhols Dracula mit Joe D'Alessandro und Udo Kier. Es gibt unglaublich viel Material, auch aus der Kunst, zum Beispiel von Francisco de Goya. Zeichnungen, es geht um das Thema, es wird sehr ausführlich beleuchtet, das Thema Politik, also der kapitalistische Blutsauger sozusagen, das Thema Erotik, Erotismo. Dann gibt es originale Exponate, Kostüme aus dem Film von Francis Ford Coppola. Ein ganz, ganz toller Film, finde ich. Zumindest, wenn man auf Vampir- und Fantasy-Kino steht. Und alle diese Sachen werden eben in einer Ausstellung zusammengefasst, die zugänglich ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Ich fand das ein bisschen seltsam, dass da so viele Kinder rumgesprungen sind. Aber ganz offensichtlich gibt es auch Eltern, die da kein Problem mit haben, dass das ist doch schon, es geht eben auch um Blut und ja, ältere Kinder finde ich mit etwas gestählten Nerven und das ist ja heute in Zeiten von Internet und Social Media wahrscheinlich alles überhaupt kein Problem mehr, die dürfen da, glaube ich, gerne hingehen. Es ist tatsächlich auch so, dass die Filmoteca Française dazu ein Begleitprogramm zusammengestellt hat, das wir leider nicht hier in Barcelona sehen können im Moment. Vielleicht abschließend, wie lange geht's noch? Bis zum 31. Januar. Ich denke, ich habe versucht, so ein bisschen meine Faszination für diese Ausstellung zusammenzufassen und allen Kinoliebhabern hier in Barcelona würde ich dringend empfehlen, dahin zu gehen. So, und dann hören wir uns demnächst hoffentlich wieder hier an dieser Stelle mit weiteren Kinotipps aus der Filmoteca, aus dem Phänomena-Kino, aus Barcelonas Kinolandschaft, denn die beste Methode, diese Pandemiekrise zu meistern, ist, oder eine wirklich gute Methode, ist ganz sicher ins Kino zu gehen. Unterstützen Sie die Kinos, kaufen Sie Eintrittskarten. In Deutschland sind die Kinos auf großzügige Fördergelder angewiesen. Das ist hier anders. Und ich glaube, das Überleben unserer Kinolandschaft, was ja mal wieder so ein bisschen auf der Kippe steht, sichern wir am besten, indem wir uns alle mal eine Kinokarte kaufen wieder. In diesem Sinne, gehen Sie ins Kino, Film ab und vielen Dank für den Senderaum hier im Radio Niemandsland. Ja, Bammel, nochmal bitte den Veranstaltungsort und die Zeiten angeben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Dedi, wann und wo findet das statt? Die Vampir-Ausstellung, finde ich, hat einen fantastischen Veranstaltungsort, die sogenannte La Casa Morena, das Kaiser Forum, diese tolle alte Fabrikhalle, direkt zwischen dem Plaza de España und dem Montjuic. ist wirklich grandios geeignet. Die meisten kennen das, ist ein altes Fabrikgebäude von dem bekannten Architekten Josep Puig i Cadafalch aus dem Jahr 1912. Und dieses Ambiente in diesen alten Gemäuern ist natürlich perfekt geeignet für so eine Vampirausstellung. Der Eintritt ist frei für Leute, die ein Konto bei der La Caixa haben. Da möchten wir jetzt keine Werbung für einen der furchtbarsten Bankkonzerne machen. Wer da kein Kunde ist, der muss einen kleinen Obolus bezahlen. Von Montag bis Sonntag täglich um 20 Uhr findet das Ganze statt, und zwar bis zum 31. Januar. Und im Januar sind dann auch nochmal 4 Filme programmiert, unter anderem der bereits erwähnte Film von Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu. Aber auch der Original-Dracula-Film von der Hammer-Produktion aus den 50er Jahren, Christopher Lee, und 2 weitere Vampirfilme im Januar, dann im neuen Jahr, im Jahr 2021. Bis zum 31. läuft die Ausstellung noch. So, und jetzt verabschiede ich mich mit Vampirgrüßen und gehe zurück ins Homeoffice. Vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Beitrag über die Vampirausstellung hier in der Stadt. Ich hoffe, dass du in Zukunft regelmäßig rund um das Thema Kino Kritiken und Anregungen liefern wirst. Das wäre schön. Gut, meine lieben Freundinnen und Freunde einer alternativen Radiokultur, das war's für heute. Liemannsland verabschiedet sich und wünscht Ihnen eine schöne, gesunde, kreative Woche. Tschüss, agur, adeu. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes.